sorry, das war's für den Abend. Tut mir leid. Dankeschön. Komm gut nach Hause, danke. Tschüss. Oder braucht ihr mehr? Oder braucht ihr mehr?